Paragraph 14. Übung 4. Üben Sie nach folgendem Muster. Hast du deinem Freund das Auto geliehen? Ja, ich hab ihm das Auto geliehen. Versuchen Sie es nun. Hast du dem Chef die Frage beantwortet? Ja, ich hab ihm die Frage beantwortet. Hast du deinen Eltern deinen Entschluss mitgeteilt? Ja, ich hab ihnen meinen Entschluss mitgeteilt. Hast du den Kindern das Fußballspielen verboten? Ja, ich hab ihnen das Fußballspielen verboten. Hast du deiner Wirtin die Kündigung geschickt? Ja, ich hab ihr die Kündigung geschickt. Hast du deinem Sohn das Rauchen gestattet? Ja, ich hab ihm das Rauchen gestattet. Hast du deiner Freundin den Fernseher überlassen? Ja, ich hab ihr den Fernseher überlassen. Hast du deinem Bruder die Wahrheit gesagt? Ja, ich hab ihm die Wahrheit gesagt. Hast du deinem Vater deine Schulden verschwiegen? Ja, ich hab ihm meine Schulden verschwiegen. Hast du den Kindern den Ball weggenommen? Ja, ich hab ihnen den Ball weggenommen. Hast du deinen Freunden die Urlaubsbilder schon gezeigt? Ja, ich hab ihnen die Urlaubsbilder schon gezeigt. Hast du deiner Familie einen Ausflug versprochen? Ja, ich hab ihr einen Ausflug versprochen. Hast du deinen Eltern einen Gruß geschickt? Ja, ich hab ihnen einen Gruß geschickt.